Widerstand. In erster Lage hast du schon längst erkannt. Mit dem Bier im Kopf willst du was bewegen. Und am Tage danach und keine Ausrede verlegen. Dein Sieger Deutsch ist am laufenden Band. Das ist ein Beitrag, um zu retten dieses Land. In deinen Stammtischreden bist du zu allem bereit. Doch am Tage X hast du mal wieder keine Zeit. Wie oft hast du mir schon dein Wort, hast bestätigt und verkauft, als königliche Ankündigung, ehrliche Lügen gebraucht. In deiner selbstverliebten Art fühlst du dich klug und belesen. Dein Verhalten stinkt zum Himmel, außer Spesen nichts gewesen. Ein Nerd, ein Zweifler, null Mut, kein Eifer. Geistige Onanie, du bist nicht weiter als ein Krieger der Theorie. Wenn es drauf ankommt, sieht man nur deinen Nacken. Als Minus-Kamerad solltest du kleine Brötchen backen. Statt Flagge zu zeigen, hast du in der Nase. Du bist Deutschland und mein Name ist Hase. Dein Siegerdeutsch ist am laufenden Band. Das ist ein Beitrag, um zu retten dieses Land. In deinen Stammtischreden bist du zu allem bereit. Doch am Tage X hast du mal wieder keine Zeit. Wie oft hast du mir schon dein Wort, hast bestätigt und verkauft, als königliche Ankündigung, ehrliche Lügen gebraucht. In deiner selbstverliebten Art fühlst du dich klug und belesen. Dein Verhalten stinkt zum Himmel, außer Spesen nichts gewesen. Geistige Onanie, du bist nicht weiter